Als ich jung und unschuldig war und hierher kam, träumte ich davon, eines Tages als Schriftsteller in New York zu leben. Ich freute mich, dass es so gekommen ist. Aber natürlich war das nur eine kindische Vorstellung von meinem künftigen Leben. New York, die Literaturhauptstadt der USA und vielleicht der Welt. Hier sind sie alle versammelt. Verlegerinnen, Agenten, Scouts und Autorinnen und Autoren. Hier wird nach den Bestsellern von morgen gesucht. Hier werden Bestseller gemacht. Hier trifft sich die literarische Szene trotz aller Krisen. Trotz des immer wieder totgesagten Mediums Buch. Trotz postpandemischer Müdigkeitserscheinungen. My friend has a game he plays and he says whenever people say about New York. Ein Freund von mir spielt immer ein Spiel. Er sagt, was die Leute über New York sagen, sagen sie in Wahrheit über sich selbst. Wenn sie also sagen, New York war mal toll, jetzt aber nicht mehr, sagen sie in Wahrheit, dass sie selbst mal toll waren, jetzt aber nicht mehr. Ich überlege mir also gut, was ich über New York sage. Es gibt einen Mythos, der nicht zuletzt in New York am Leben gehalten wird und weit in die nicht-englischsprachige Welt ausstrahlt. Die Great American Novel. Sie beleuchtet den Zustand der Nation im Innersten. Der Autor Jeffrey Eugenides und die amerikanische Seele. Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Der große US-amerikanische Roman. Er soll episch und mitreißend von bewegenden Figuren erzählen und dabei einem Tableau gleich die Geschichte und die Befindlichkeit der Gesellschaft erfassen. Es gehe darum, die amerikanische Seele zu malen, schrieb der Romancier John William the Forest im 19. Jahrhundert, der den Begriff prägte. Jeffrey Eugenides ist nahe dran an den großen Romanentwürfen seiner Schriftstellervorfahren. Er arbeitet so suggestiv wie experimentell. Er schafft nicht nur erinnerungswürdige Figuren, sondern schreibt auch an einer Mentalitätsgeschichte der USA der letzten Jahrzehnte. Seine Bücher »Die Selbstmordschwestern«, »Middlesex«, ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis und »Die Liebeshandlung« haben ihn international berühmt gemacht. Als er 2023 beim Internationalen Literaturfestival Berlin zu Gast war, provozierte allein die Nennung seiner Romantitel euphorischen Szenenapplaus. Von einem Publikum aller Altersstufen, das in Scharen ins Haus der Berliner Festspiele geströmt war. Sorry. The nice little cave here. It is, yeah. Wir besuchen Jeffrey Eugenides in Manhattan in einer ziemlich aufregenden Zeit. Für den Autor, der mitten in der Überarbeitung seines neuen Romans steckt. Und für die USA, die so gespalten sind wie seit dem Bürgerkrieg in den 1860er Jahren nicht mehr. Eugenides, Sprössling einer Einwandererfamilie, lebt heute in New York, wo bekanntlich so manche Migrationsgeschichte ihren Anfang nahm. Und identitätspolitische Kämpfe munter toben. Er spaziert mit uns durch seine Wahlheimat. Und wir lernen ihn in seinem zweiten Beruf kennen. Als Lehrer von jungen Creative Writing Studierenden an der NYU, der New York University. Sorry, it's so cluttered, but it's at least quiet. Great. Well, that's good. New York, Greenwich Village, West 10th Street. In einem Townhouse von 1836 befindet sich das Creative Writing Department der NYU. Über dem repräsentativen Veranstaltungsraum im ersten Stock liegen die Seminarräume und die winzigen Zimmer der Lehrkräfte, die man über eine schmale, knarzende Treppe erreicht. Jeffrey Eugenides Büro wird fast vollständig von einem wuchtigen Schreibtisch eingenommen. Besucher quetschen sich auf einen durchgesessenen Sessel direkt davor, mit Blick auf ein ungezähmtes Chaos auf dem Tisch, prallgefüllte Bücherregale und einen Kamin direkt hinter Eugenides in seinem wippenden Bürostuhl. Zwei Fenster gehen zu einem winzigen Hof, eher einer Art größerem Schacht hinaus. Jeffrey Eugenides ist hier oft anzutreffen. Er kommt her, um Ruhe zu haben, seine Seminare vorzubereiten, auch um zu schreiben. Bei meiner Arbeit denke ich nie über menschliches Bewusstsein oder Realität oder gar Wahrheit nach. Wenn ich ehrlich bin, noch so ein schönes Wort, ist es ganz einfach. Du bist allein in einem Raum mit all dem Kram, der nicht verschwinden will. Jeffrey Eugenides in der New York Times. Man hat ein Ziel vor Augen, das ständig zurückweicht und damit unerreichbar ist, wie bei Sisyphus. Andererseits ist es ein Ansporn und es wird nie langweilig, wenn es sich als Vergnügen denken lässt, einen Felsbrocken einen Berg hochzuschieben. Dann kommt das dem Schreiben wohl nahe. 1993. Da war Jeffrey Eugenides 33, erschien sein Debütroman Die Selbstmordschwestern, The Virgin Suicides, der von Sofia Coppola verfilmt wurde. 9 Jahre später Middlesex, die Geschichte einer intersexuellen Person und zugleich das Porträt einer Einwandererfamilie. Weitere 9 Jahre vergingen, bis Die Liebeshandlung herauskam. Eine Anverwandlung des viktorianischen Romans im Unimilieu der 1980er Jahre. 2017 veröffentlichte er ein Band mit gesammelten Erzählungen, das große Experiment. An seinem neuen Roman arbeitet er bereits mehr als 10 Jahre. Ich fange völlig chaotisch an und probiere verschiedene Möglichkeiten aus, ein Buch zu schreiben. Ich versuche, die Stimme zu finden, die Haltung, den Grund dafür, dass dieses Buch geschrieben werden muss. Manchmal hat man zwar eine gute Idee für eine Geschichte, aber keinen Erzähler. Oder keine Erzählung, die sich von selbst erklärt. Im Sinne von, aus diesem Grund muss dieses Buch geschrieben werden. Nach diesem Antrieb suche ich ständig, dass die Stimme, die aus dem Buch heraus zum Leser spricht, eindringlich ist, weil es für mich beim Erzählen dieser Geschichte um Leben und Tod geht. Und das ist schwer. If I don't tell this story, and that's a hard thing to get to. Als Schriftsteller arbeite ich mit bestimmten Situationen und Figuren, die mich ansprechen. Ich fange nie vom Thema her an. Das Analytische kommt normalerweise erst, wenn das Buch fertig ist und ich darüber spreche. Eugenides im 3 AM Magazine. Man muss viele Entscheidungen treffen und viel ausprobieren, bevor man weiß, warum man die Geschichte erzählt. Und dann stehen noch andere Entscheidungen an. Welche Erzählperspektive? Wie sieht die Struktur der Geschichte aus? Wie baue ich sie auf? Denn wenn man nicht weiß, was man tut, tauchen unterwegs 1 Million Probleme auf. Man muss also eine Vorstellung haben, ein paar Dinge festlegen, ein paar Grundregeln für das Buch und für die Musik, die es machen wird, den Ton des Buches. Romane entstehen in einem vertrackten Prozess aus Erinnern und Erfinden. Erlebnisse verdichten sich zu Erfahrungen und Erfahrungen verwandeln sich in Erzählungen. Romane sind eben äußerst komplexe und störanfällige Maschinen. Jedes Rädchen muss in das andere greifen. Du bist allein in einem Raum mit all dem Kram, der nicht verschwinden will. Ich würde nicht von Verfolgen sprechen. Für mich hat Erinnerung nichts Gespenstisches oder Unerwünschtes. Es ist eher wie ein verlorenes Eden. Detroit in den 70ern, Uni in den 80ern. Diese ganzen lebhaften Empfindungen und schrecklichen Fehler sind immer noch da. Ich kann sie wieder aufrufen und für frei erfundene Geschichten verwenden. Mein Vater wurde in Detroit geboren. Seine Eltern waren griechische Einwanderer. Mein Großvater kam 1913 nach Amerika, meine Großmutter 1922. Mein Vater wurde 1924 geboren. Er wuchs in einem griechischen Einwandererviertel in Detroit auf und als er zur Schule kam, sprach er kein Wort Englisch und musste es so schnell wie möglich lernen. Er sagte über diese Erfahrung, alle Kinder hielten mich für einen Vollidioten, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich glaube, deswegen hat er ein Leben lang versucht, sehr amerikanisch zu sein. Er war in der Army, in der US-Marine. Er hat viele patriotische Dinge getan. Und ich glaube, die Tatsache, dass er ein Ausländer war und er das abstreifen wollte, hat ihn da angespornt. 38 Sekunden war die Lebenserwartung eines Signalgasts. Während der Landung würde Matrose Stephanides ganz vorn im Boot stehen. Er würde eine Art Laterne bedienen, Signale im Morsecode senden. Diese Laterne würde hell sein, deutlich sichtbar für die feindlichen Stellungen an Land. Daran dachte er, als er mit nackten Füßen am Strand stand. He met my mother at a church social when she was 16. And he was about 18. Er hat meine Mutter in der Kirche kennengelernt, als sie 16 war und er etwa 18. Sie stammte aus Paducah, Kentucky. Dieser Teil der Familie ist, wie ich erfahren habe, schon seit 1650 in den Vereinigten Staaten. Damals also fast 300 Jahre, ohne je einen einzigen Dollar verdient zu haben. Sie waren sehr arm. Hinterwäldler aus Kentucky. So growing up, I had these two sides of In meiner Kindheit gab es also diese zwei Seiten der amerikanischen Kultur. Die eine war extrem griechisch. Alle sprachen Griechisch, alle waren Einwanderer. Wenn die Familie zu Besuch kam, verwandelte sich das Haus in ein Stück Kleinasien. Und dann gab es die andere Seite. Amerikanische Südstaatler vom Land, eine völlig andere Kultur. Das beides gab es bei mir also. Als Kind kommt einem das ganz normal vor. Aber im Rückblick ist mir klar geworden, wie zweigeteilt das alles war. Ich darf von mir behaupten, in Detroit geboren worden zu sein. Ich war noch ein Baby, als wir wegzogen. Und als ich 4, 5 Jahre alt war, kamen wir zurück nach Grosse Pointe, ein Vorort von Detroit. Aber geboren wurde ich in Indian Village, in der Nähe von Downtown Detroit. Damals war Detroit eine sehr florierende Stadt, die viertgrößte Stadt des Landes und pro Kopf die reichste. Das Viertel Indian Village lag nur 12 Straßen westlich der Hurlburt Street. Aber es war eine vollkommen andere Welt. Die 4 Prachtstraßen waren mit imposanten Häusern in eklektischen Stilen gesäumt. Georgianische aus rotem Backstein erhoben sich neben anderen im englischen Tudor-Stil, die wiederum welchen im französischen Landhausstil wichen. Mein Vater war im Hypothekenbankwesen tätig. Ich bekam also viel mit vom Geschäftsklima in der Stadt. Aber rundherum gab es natürlich Autofabriken und die damals extreme Luftverschmutzung, die man riechen konnte. Eine ziemlich harte Stadt im Mittleren Westen, mit vielen verschiedenen Ethnien. Die Leute kamen ja von überall her, um in den Autowerken zu arbeiten. Jedes Viertel war von einer anderen Ethnie geprägt. Das machte das Klima der Stadt aus. Das kurze Beschäftigungsverhältnis meines Großvaters bei der Ford Motor Company. Es war das einzige Mal, dass ein Stephanides je in der Autoindustrie gearbeitet hat. Statt von Autos wurden wir Hersteller von Hamburgern und griechischem Salat. Unser Fließband war der Grill. Unser Maschinenpark der Siphon. In terms of music, in Sachen Musik war Motown natürlich ganz vorn, als ich klein war. Stevie Wonder und Diana Ross und die Supremes spielten in einem Restaurant namens The Rooster Tail, direkt am Detroit River. Wenn man also Glück hatte und 1964 in Detroit lebte, konnte man Stevie Wonder und Diana Ross im Rooster Tail singen sehen. Das habe ich durchaus mitbekommen. Aber die übrige Musikszene, MC5 und so weiter, ist an mir vorbeigegangen, weil ich nur ein Junge aus der Vorstadt war, der auf eine kleine Highschool ging und keine Ahnung hat. Im Laufe meines Lebens hat Detroit die Hälfte seiner Einwohner eingebüßt. Gerade heute habe ich einen Artikel über das Comeback der Stadt gelesen. Aber ich war während der Entvölkerung dort. Die Einwohnerzahl sank von 1,5 oder vielleicht 1,8 Millionen auf 900.000. Jetzt liegt sie bei rund 500.000. Detroit steht wie ein Mahnmal für den langsamen Verfall von Industriesektoren, die lange für Wohlstand und Selbstbewusstsein in den USA gesorgt haben. Dieser Verfall ist ein Nährboden für die Unzufriedenheit und die Polarisierung, die das Land seit Jahren im Griff haben. Eine der großen Erzählungen der USA, die sich im Werk von Jeffrey Eugenides niederschlägt. Auch an Detroit dachte ich. An die verödeten Grundstücke, auf denen blasses Osirisgras wucherte. Grundstücke, die zwischen den zum Abriss freigegebenen und den noch nicht zum Abriss freigegebenen Häusern lagen. Und ich dachte an den Fluss mit seinem eisenhaltigen Abwasser und den toten Karpfen, die mit abblätterndem weißem Bauch an der Oberfläche trieben. Techno ist unzweifelhaft die Musik Detroits, schreibt Derek May, DJ und Chronist des Detroit Techno, der sich etwa Mitte der 1980er Jahre entwickelte. Aber es hat nichts von dem Optimismus des Motown-Labels. Fabriken machen dicht und die Menschen driften ab. Das alte industrielle Detroit fällt auseinander, die Strukturen zerfallen. Es ist die Mordhauptstadt Amerikas. Sechsjährige tragen Waffen mit sich. Und tausenden Schwarzen ist es egal, ob sie jemals wieder Arbeit finden. Wenn man in solcher Umgebung Musik macht, kann sie nicht fröhlich sein. So, it was a turbulent time. My mom was a big reader. I got most of my. Meine Mutter hat viel gelesen. Mein Interesse an Büchern habe ich größtenteils von ihr. Mein Vater hat sich nicht viel aus Kunst oder Kultur gemacht. Er segelte gern und hat es mir beigebracht. Dafür hat er sich interessiert. In elementary school. In der Grundschule haben wir den Anfang einer Geschichte bekommen, die wir fertig schreiben sollten. Eine einfache Sache, um Kinder ein paar Stunden zu beschäftigen. Aber ich habe diese Übung geliebt. Ich weiß noch, wie aufregend ich es fand, so eine diktierte Geschichte weiterzuschreiben. Das hat mir immer gefallen. Und dann ist es wie mit allem, was einem Spaß macht. Man macht weiter, fühlt sich davon angezogen. Jeffrey Eugenides hat seine Kindheit einmal als sehr glücklich beschrieben. Eine amerikanische Mittelstandsjugend in goldenen Zeiten. Ganz sicher ist sie ihm zum Reservoir seiner Geschichten geworden, in denen er immer wieder in diese Zeit und an die entsprechenden Orte zurückkehrt. Nach Detroit, ins Indian Village, nach Grosse Pointe. So auch in seinem aktuellen Roman, an dem er noch schreibt. Die Adoleszenz und das frühe Erwachsenenalter, jene Phase der Schwebe, Unsicherheit und des Übermuts faszinieren ihn. Ich stelle mir ein Sofa bei einem Freund zu Hause vor, ein kleines grünes Samtsofa, auf dem ich mit einem Mädchen saß, das ich mit 15 mochte. Mehr brauche ich nicht, um diese ganze Szene und fast das ganze Buch zu schreiben. Nur meine Erinnerung an das Sofa. Heutige Ereignisse bringen in mir selten solche Gefühle hervor. Als ich in die Bibliothek geführt wurde, saß sie auf einem grünen Samtsofa. Ihre Halbschuhe hatte sie ausgezogen, aber die Uniform hatte sie noch an. Ihre langen roten Haare waren zurückgebunden, damit sie das, was sie tat, besser tun konnte. Nämlich sich eine Zigarette anzünden. Ich stellte meine Tasche ab und ging zum Sofa. Sie steckte sich ihre Territon in den Mund. Ich versuche jeden Tag zu schreiben. Jeffrey Eugenides in der Paris Review. Meist fange ich gegen 10 Uhr morgens an und schreibe bis zum Abendessen. Manchmal ist es nicht produktiv, mit viel Leerlauf dazwischen. Manchmal schlafe ich auf dem Stuhl ein. Aber wenn ich den ganzen Tag im Zimmer bin, habe ich das Gefühl, dass auch was dabei herumkommt. Ich tue so, als wäre es ein Schreibtischjob. Der Schriftsteller als 9-to-5-Malocher. Da geht sie hin. Die romantische Vorstellung vom schreibenden Genie, das Tag und Nacht bereitsteht. Für den Fall, dass sich die Muse anschickt, es zu küssen. Wir sind hier im Creative Writing Gebäude, voller Romanautoren und Dichter. Die Romanciers witzeln immer über die Dichter, weil die anscheinend alles Mögliche machen, reisen, herumspazieren und trotzdem ihre Gedichte schreiben. Romanciers sind wie Lohnschreiber, die jeden Tag auftauchen und möglichst viele Wörter auf die Seite bringen müssen. Man braucht Stetigkeit und Ausdauer. Das versuche ich in mein Leben zu integrieren. Normalerweise arbeite ich tagsüber. Ich habe nämlich eine 25-jährige Tochter. Aber auch eine Tochter, die erst 2,5 ist. Ich schreibe 6 Tage die Woche. Den Sabbat nehme ich mir frei. Also, am Sonntag ist Familientag. Da wird nicht gearbeitet. Schon mit 16 wusste Eugenides, dass er Schriftsteller werden wollte. Den ersten Text veröffentlichte er aber erst mit 28. Seinen Debütroman mit 33 Jahren. Er habe, sagt er, eine lange Lehrzeit eingelegt. Mir ist lange gar nicht der Gedanke gekommen, etwas zu veröffentlichen. Ich wollte einfach nur schreiben und etwas über Literatur lernen, was ich als Student auch tat. Dann zog ich nach San Francisco, zusammen mit dem Schriftsteller Rick Moody, einem Studienfreund. Wir wussten nicht, was wir nach dem Abschluss machen sollten. Wir hatten keinen Job. Es gab eine Rezession. Also zogen wir nach San Francisco, um dort unser Glück zu versuchen. Ich nutzte dann mein Wissen über das Segeln, das mir mein Vater vermittelt hatte, und arbeitete für eine Segelzeitschrift. Und nach einem Jahr bewarb ich mich am Creative Writing Programm in Stanford. Ich wurde angenommen, als Jüngster in der Gruppe. Da waren alle auf eine professionelle Schriftstellerkarriere aus. Die wussten, wie es lief, und schickten ihre Geschichten ein. Ich hatte keine Ahnung und tatsächlich gar nicht daran gedacht, irgendwem etwas von mir zu schicken. Für eine Veröffentlichung muss man älter sein, dachte ich. Ich war noch nicht so weit. Irgendwann schickte auch Eugenides erste Texte an Zeitschriften und Zeitungen und handelte sich die üblichen Absagen ein. Mal ermutigende, mal ziemlich desillusionierende Antwortbriefe. Mich hat das nicht beunruhigt oder gestört. Erst mit Anfang 30 wurde mir klar, dass ich alles auf diese eine Karte gesetzt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, falls es mit dem Schreiben nicht klappte. Ich wurde älter. Ich konnte mir keinen anderen Beruf vorstellen. Dann veröffentlichte ich endlich einen Roman und ich machte mir keine Sorgen mehr. Andere Ängste überkamen mich, aber diese erste Angst war weg. The first anxiety went away. NYU Creative Writing Department. Ein Seminarraum im ersten Stock. Vitrinenschränke mit Manuskripten und Büchern. Der schmale Raum wird fast völlig von einem großen Tisch eingenommen, an dem ein Dutzend junge Studierende sitzen. Ihr Professor Jeffrey Eugenides am Kopfende, direkt vor der Fensterfront. Die Klimaanlage brummt. Ein Fenster wird geöffnet, doch von draußen surrt es fast noch lauter herein. Nichts Besonderes in New York. Niemand stört sich daran. Die Erzählung einer Studentin steht heute zur Diskussion. Body People, so der Titel. Im Zentrum steht eine bosnisch-amerikanische Frau, die ihren Job verliert und daraufhin in ein Edelfitnessstudio eintritt. Es geht um Körperlichkeiten und Wellness in Zeiten des Spätkapitalismus. Gleich an den ersten Wortmeldungen merkt man, dass die Geschichte den anderen gefallen hat. Es gibt wohlwollende Statements, dann auch Fragen und Verbesserungsvorschläge. Ich schließe mich den anderen an. Ich fand den Text einfach so witzig. Ich habe immer mal wieder laut gelacht. Es ist großartig. Wenn sie mit Thomas Telefonsex hat und er sagt, geh ans Gerät oder so. Und sie so, okay, bin am Gerät. Und ist dabei auf der Yogamatte und betrachtet ihren Hautausschlag. Das sind einfach so viele richtig lustige Szenen. Hast du verstanden, was mit Wohltäter gemeint war, als Thomas zum ersten Mal erwähnt wird? Im Sinne von Sugar Daddy? Hast du es gleich verstanden? Dann hat außer mir wohl keiner gedacht, dass der Wohltäter einfach ein netter, alter, hilfsbereiter Mann ist. Bei mir hat es eine Weile gedauert. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Schließlich ist die Autorin an der Reihe. Gibt Einblicke in ihre Überlegungen. Denkt alternative Szenen an, mögliche Änderungen. Jeffrey Eugenides ist von der Geschichte begeistert. Überlegt aber laut, ob am Ende nicht der Twist fehle, den sie im Vorgespräch selbst schon einmal angedacht hatte. Stimmt, es wirkt so, als würde ich dem ausweichen wollen. Aber ich will einfach nicht, dass sie Sex hat. Willst du nicht? Wegen Mathilda. Da findest du doch noch was anderes. Aber der Knöchel war die große Überraschung. Niemand außer dir wäre auf die Idee gekommen, das mit der Figur zu machen. Das sollte so bleiben, finde ich. Meinetwegen kannst du die Wirkung ändern. Aber wenn sie Anweisungen befolgt, dann wird daraus eher eine Riesengeschichte mit diesen manipulativen Typen. Das verrät uns ja etwas über sie. Und sie sticht damit unter allen Figuren in ähnlicher Lage heraus, die mir je untergekommen sind. Ich hätte große Bedenken, das zu ändern. Do you have any ideas other than An amerikanischen Universitäten ist das Klima heutzutage durchaus aufgeladen. Manchmal kommt es zu hitzigen Auseinandersetzungen über identitätspolitische Fragen. Alle scheinen davon auch ein bisschen eingeschüchtert, meint Jeffrey Eugenides. Karrieren enden zuweilen wegen einer flapsigen Bemerkung. Manche Lehrkräfte sprechen von Selbstzensur. Das Klima an den amerikanischen Unis ist momentan ziemlich unterirdisch. Im Frühsommer 2024 ist die Stimmung besonders hitzig. Kurz vor den Ferien kampieren Studierende vor ihren Departments, besetzen Unigebäude, protestieren gegen die, ihrer Ansicht nach, einseitige pro-israelische Politik der Regierung. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Es mischen sich auch antisemitische Töne in die Debatte. Mit wem man in diesen Tagen auch redet. Die Campus-Proteste sind das Thema. Viele Intellektuelle zeigen Verständnis für den Unmut der Studierenden. Und auch in den Seminarräumen wird diskutiert. Dass in seinen Kursen das Thema bislang nicht aufgekommen ist, erklärt Jeffrey Eugenides mit dem Alter der Studierenden. Die Studierenden aus den ersten Semestern sind meist weniger politisch und erregt als die Masterstudierenden. Die sind am lautesten. Und die Dichter, aus irgendeinem Grund. Das liegt vermutlich daran, dass sie mehr Zeit haben. Aber ja, das Thema ist bislang nicht aufgekommen. Ich habe noch zwei andere Kurse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht zur Sprache kommt. Es wird ja überall fieberhaft diskutiert. Früher, als Jeffrey Eugenides noch studierte, war die Umgangsweise insgesamt unbefangener. Einer seiner Dozenten habe seinen Kurs jede Woche zu sich nach Hause eingeladen. Man trank Wein, viel Wein und redete über Literatur. Heute undenkbar, sagt er. Man soll mit den Studierenden keinen zu freundschaftlichen Umgang pflegen. Nie mit einer Studentin oder einem Studenten allein sein und so weiter. Das verhindert natürlich Fehlverhalten und Schlimmeres. Aber es geht auch die Kameradschaft verloren, die es früher mit den Lehrkräften gab. Man hat Angst, etwas Falsches zu sagen, was dazu führt, dass die Leute kein Risiko eingehen. Nur beim Schreiben sagt man vielleicht auch mal was Verrücktes, nur um zu sehen, wie es klingt. Und früher war das auch so. Trotzdem, in letzter Zeit empfinde ich es nicht mehr als allzu blockierend. Ich habe mit allen ziemlich gute Gespräche. Und die Studierenden machen keinen übermäßig besorgten Eindruck. Viele Texte sind ziemlich wild. Sie schreiben ungezügelt über sexuelle Dinge. Im Vergleich dazu bin ich fast ein puritanischer Schriftsteller aus viktorianischen Zeiten. Ja, ich hatte auch mal versucht, da eine Verbindung herzustellen. Ich dachte, vielleicht sorgt sie dafür, dass er da gefeuert wird. Es wäre besser, wenn sie etwas tut. Ja, vielleicht hat sie Sex in der Sauna. Das ist der Teil des Workshops, wo wir entscheiden, was für einen Geschlechtsakt die Figuren vollführen könnten. Das heißt wohl, dass wir so langsam am Ende der Diskussion sind. Das bekomme ich schon hin. Gibt es noch was, worüber wir nicht gesprochen haben, wozu du gern eine Reaktion hättest? Okay, dann machen wir eine Pause. Here at NYU I teach just in the spring, so I teach from February to May. Hier an der NYU unterrichte ich nur im Frühjahr, von Februar bis Mai, etwa 4 Monate im Jahr. Meine Kurse finden abends statt, sodass ich tagsüber normal schreiben kann. Ich schreibe genauso viel wie immer, aber abends lese ich die Texte der Studierenden oder treffe sie beim Unterricht. In dieser Zeit habe ich kaum ein Sozialleben. Dann ist es vorbei und ich bin wieder ein ganz normaler Autor. Zum Leben des ganz normalen Autors gehört es auch, sich einmal mehr in seinem Büro zum Interview zu treffen. Wobei es anfangs noch ganz unliterarisch zugeht. Yeah, because first they gave me a room where you can't open the window and I go crazy if I can't open the window. Oh, really? Yeah, yeah. I literally go crazy. So, Jeffrey Eugenides Debüt ist vor über 30 Jahren erschienen. Seither gab es 2 weitere Romane und einen Erzählungsband. We could open a different one. Yeah, or that one. I think they don't, for some reason. Zum Vergleich, die notorische Vielschreiberin Joyce Carol Oates kommt auf knapp 60 Romane und publiziert immer weiter. I know other writers really need to have some kind of response quickly and approbation. Andere Autoren brauchen schnell eine Reaktion und Anerkennung. Ich nicht. Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch viele, sehr viele Nächte voller Zweifel und Ängste kenne, wenn ich einfach nicht weiter weiß. Das geht den meisten Schriftstellern so. Sieht man es als fließenden Übergang von denen, die stetig produzieren, ohne darüber nachzudenken, zu denen, die von Zweifeln nur so geplagt sind, dann bin ich näher an den Zweiflern. Anders als die stets produktive Joyce Carol Oates, deren Büro hier gleich nebenan ist. Sollte sie gerade da sein, schreibt sie bestimmt in diesem Moment ein Buch. Jeffrey Eugenides erster Roman, Die Selbstmordschwestern, spielt in den 70er Jahren in Grosse Pointe vor den Toren Detroits, wo er aufgewachsen ist, und erzählt die Geschichte von 5 Schwestern im Alter zwischen 13 und 17, die sich nacheinander innerhalb kurzer Zeit rätselhafterweise das Leben nehmen. Das Besondere an diesem Buch ist die Erzählstimme. Hier erzählt kein Ich die Geschichte, sondern ein anonymes Wir, das sich meist als nicht näher beschriebene Gruppe gleichaltriger Jungen lesen lässt, die kollektiv in jugendlich blinder Liebe zu den Mädchen entbrannt sind. Manchmal scheint hier aber auch die ganze Stadt zu sprechen. Wir wussten, dass die Mädchen unsere Zwillinge waren. Dass wir alle wie Geschöpfe mit der gleichen Haut im Raum existierten. Und dass sie alles über uns wussten, während wir sie nicht ergründen konnten. Beim Schreiben von Die Selbstmordschwestern hatte ich kaum Angst. Es war ja nur mein kleines, unwirkliches Liebhaberprojekt. Mit der Veröffentlichung lernte ich dann die Maschinerie der Verlagswelt kennen. Nach und nach wird man sich der geschäftlichen Seite des Schreibens bewusst. Und dann wird dir klar, dass die Leute dein Buch lesen werden, dass es Rezensionen und unterschiedliche Maßstäbe geben wird. Der Roman wirft nicht nur einen Blick in unergründliche Teenager-Seelen, sondern porträtiert im Hintergrund etwa auch den Niedergang Detroits zu jener Zeit und eine Umweltkatastrophe wie das großflächige Baumsterben, dem die prächtigen Ulmen der Stadt zum Opfer fielen. Die Parkverwaltung arbeitete weiter ihre Liste ab und fällte andere Bäume in unserer Straße. Aber niemand war couragiert oder fehlgeleitet genug, sich ihnen zu widersetzen. Ich versuche immer, die Welt, die ich zeige, so genau wie möglich zu beschreiben. Natürlich handelt das Buch von 5 Mädchen in den 1970er Jahren, die sich das Leben nehmen. Aber zu meiner Erinnerung an diese Zeit gehört tatsächlich, dass bei uns alle Ulmen abstarben. Ein verschlossenes Haus kommt vor. Es herrscht eine schaurige Atmosphäre, überall Verfall. Das alles gab es tatsächlich in meiner Stadt, als ich aufwuchs. Dass es den Weg ins Buch fand, war ganz natürlich. The Virgin Suicides war ein Erfolg. Aber erst die Verfilmung durch Sofia Coppola im Jahr 1999 machte das Buch zum Bestseller. Im selben Jahr packte Jeffrey Eugenides mit seiner Familie die Koffer. Ein Stipendium des Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ermöglichte es ihnen, ein Jahr in Berlin zu verbringen. Aus einem Jahr wurden 5. One of the high points of my life, if not the high point. Einer der Höhepunkte in meinem Leben, wenn nicht sogar der Höhepunkt. Wir sind 1999 angekommen, als man Berlin in den USA noch nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn wir sagten, wir gehen nach Berlin, dann hieß es, aha, warum Berlin? Warum nicht Rom oder Paris? 5 Jahre waren wir dort. Und als wir wieder zurück waren, sagten alle, oh, ich will unbedingt nach Berlin. Es war einfach genau dieser eine Moment. Ich habe Middlesex in Berlin geschrieben. Es war einfach eine großartige Zeit in meinem Leben. Man hört ja immer von Paris in den 20er Jahren und diesen ganz berühmten Momenten und denkt, naja, das werde ich nicht erleben. Die Jahre in Berlin waren für mich nah dran. In 1-2 Jahren werde ich Berlin verlassen und woanders hin versetzt werden. Der Abschied wird traurig sein. Diese einst geteilte Stadt erinnert mich an mich. An meinen Kampf um Vereinigung, um Einheit. Ich, der ich aus einer Stadt stamme, die von Rassenhass noch immer in zwei geschnitten ist, habe hier in Berlin Hoffnung. Middlesex entwirft das ganz große Panorama. Eine Fortschreibung der unzähligen Einwanderergeschichten, die das Land zu erzählen hat. Eine wahre Great American Novel. Ein Blick in die amerikanische Seele. Mit Middlesex bin ich zumindest dem Vorhaben am nächsten gekommen. Eugenides in einer E-Mail. Das Buch versucht, die größtmögliche amerikanische Geschichte zu erzählen. Eine, die sich mit Mythos und Realität beschäftigt. Mit Geschichte und Gegenwart. Mit Einwanderung. Sowie mit der Herausbildung amerikanischer Identitäten aller Art. Seien sie ethnisch, sexuell oder persönlich. Der Roman beginnt im Jahr 1922 mit der Flucht eines griechischen Geschwisterpaars vor den türkischen Truppen in die USA. Erzählt, wie sich die Familie in Detroit und Grosse Pointe über mehrere Generationen ein Leben aufbaut und endet schließlich in Berlin der frühen Nullerjahre. Besonders wird das Buch durch die Erzählerfigur Cal, einen Mann, der bis zur Pubertät in der Familie als Mädchen aufwächst. Bei Erscheinen des Buches 2002 erhielt Eugenides dafür viel Lob aus der intersexuellen Community. Inzwischen hat sich der Diskurs verschoben. Es gibt eine andere Sensibilität für Fragen von kultureller Aneignung. Ich würde es heute nicht mehr schreiben, weil es heute nicht mehr interessant wäre. Damals war das alles noch neu. Heute wäre es nicht mehr zeitgemäß. Aber als Autor aus der Perspektive einer anderen Identität zu schreiben, das würde ich immer noch tun. Die meisten Romanciers, die ich kenne, würden das immer noch tun. Und die Leserschaft ist sich größtenteils einig, dass es in Ordnung ist, solange man es gut macht. Immer wieder nur aus der eigenen Perspektive zu schreiben, steht im Widerspruch zu jeder fantasievollen Arbeit. Es macht keinen Spaß. Ich wurde groß. Meine Stimme reifte. Aber nichts schien unnatürlich. Meine schmächtige Gestalt, meine schmale Taille, die Zierlichkeit von Händen und Füßen, das alles veranlasste niemand zu fragen. Etliche, die obwohl von den Genen her männlich als Mädchen aufgezogen wurden, fügen sich nicht so ein. Die frühen 70er Jahre waren eine gute Zeit, um flachbrüstig zu sein. Das Androgyne war in. Identitätspolitische Debatten haben längst die Kunst erreicht. Darf man über Figuren schreiben, deren sexuelle, kulturelle, ethnische Erfahrungen man nicht teilt? Aber ich achte sehr darauf, dass ich einen echten, fundierten Zugang zum Denken und den Erfahrungen einer Figur habe. Ich würde ohnehin nie über eine Figur schreiben, die ich nicht verstehe. Wenn ich über die Race, das Alter oder die Lebenslage einer Figur nichts weiß, dann schreibe ich schon allein deswegen nicht über sie, weil ich es gar nicht könnte. Was also verbindet den Autor Jeffrey Eugenides mit seiner Kunstfigur Cal? Das sind einige sehr persönliche Dinge, die ich in dem Buch verarbeite, an dem ich gerade schreibe. Es stellt eine Art Vorgeschichte zu Middlesex dar und liefert die Quellen dafür, wie es dazu kam. Mehr möchte ich dazu momentan nicht sagen. Nur, dass es biografische und persönliche Gründe dafür gibt, weshalb meine Selbstwahrnehmung und mein Geschlechtsempfinden im Laufe meines Lebens längere Zeit so destabilisiert waren, dass ich glaubte, eine Figur verstehen zu können, die sowohl ein männliches als auch ein weibliches Leben geführt hatte. Gut genug, um mich in sie hineinzuversetzen. Deswegen konnte ich das Buch schreiben. Als Jeffrey Eugenides in den 1980er Jahren zu schreiben begann, waren poststrukturelle Denker und postmoderne Schreibweisen en vogue. Mit Die Liebeshandlung, seinem dritten Roman, begibt er sich zurück in diese Zeit, wählt den Campus als Ort intellektueller Auseinandersetzungen und versucht zugleich eine Brücke zum viktorianischen Roman des 19. Jahrhunderts, zum Realismus zu bauen. Unsere Generation ist rückwärts aufgewachsen. Wir lasen erst James Joyce, dann Tolstoi. Die Götter, von denen man uns erzählte, waren Thomas Pynchon und die Hochmoderne. Experimentelle Literatur war für uns die Norm. Jeffrey Eugenides in der New York Times. Eines Tages habe ich Anna Karenina gelesen. Und danach war ich nicht mehr derselbe. Mir wurde klar, dass das große Vergnügen an dieser fesselnden, traditionell russischen Erzählung mit diesen so lebendigen Figuren und dem allwissenden Autor, der die Welt zu kommentieren scheint, dass ich dieses Vergnügen bei meinem eigenen Schreiben nicht missen wollte. Ich stand dann immer wieder vor dem Rätsel, wie sich diese beiden Elemente kombinieren lassen. Weder kann man einfach Tolstoi wiederholen, noch kann man bis in alle Ewigkeit auf dem toten Pferd der Postmoderne herumreiten. Wie also lässt sich beides zu einem neuen Verfahren verschmelzen? Madeline musste ihre Jahresarbeit schreiben. Sie musste ihre Zukunft in den Griff bekommen. Das Letzte, was sie brauchen konnte, war ein Typ, der sie von der Arbeit ablenkte und aus dem Gleichgewicht brachte. Aber dann, im Frühjahr, lernte sie Leonard Bankhead kennen. Und alle guten Vorsätze gingen den Bach hinunter. Ich konnte damit eine Liebeshandlung so erzählen, wie sie sich in der heutigen Gesellschaft abspielt, in der die Geschlechter gleichberechtigter sind und es weniger soziale und religiöse Tabus rund um die Ehe gibt. Aus dem sozialen Druck wird ein mentaler, psychologischer Druck im Kopf. Das bewegt und bestimmt meine Figuren. Leonard rollte sich vom Bett herunter auf die Knie, nahm Madeleines Hände in seine viel größeren. Gerade war ihm die Lösung für alle seine Probleme eingefallen. Das Romantische, das Finanzielle, das Strategische. Ein glänzender Schachzug kommt selten allein. Heirate mich, sagte er. Ich habe versucht, die Idee so gut wie möglich zu modernisieren. Unterwegs im Greenwich Village, hier rund um die New York University, spielt sich Jeffrey Eugenides Alltag ab. Als Dozent wohnt er im NYU-eigenen Washington Square Village, einem Hochhauskomplex unweit des berühmten Washington Square Parks. Wir treffen uns im Sasaki Garden, einer grünen Oase inmitten der Wohnhäuser, wo niedrige Fächer-Ahorne und japanische Wildäpfel Schatten spenden. Von dort geht es auf Umwegen zur McDougal Street. Das ist Monty's. Mein Lieblingsrestaurant. Das gibt es seit 1918. Nächsten Freitag lade ich meinen Schreibkurs dort zur Abschlussfeier ein. Die Inhaber sind Mitglieder meiner Kirchengemeinde. Sie sorgen jedes Jahr bei unserem Gemeindedinner für das Essen. Ich war schon Gast hier, bevor ich das erfahren habe. Sie wohnen oben im Haus, zwei Generationen und viele Kinder. Gleich da über dem Restaurant. Würden Sie sich als religiösen Menschen bezeichnen? Ja, ich bin katholisch. Die Kirche ist gleich hier drüben, wenn Sie wollen. Okay, ach, und auch praktizierend. Ich bin praktizierender Katholik, ja. Ich gehe in die Kirche. Als Katholik muss man jede Woche in die Kirche gehen, das ist die Regel. Sind Sie katholisch? Ich bin katholisch. Ah, okay. Ja, das ist die Regel. Ja, ich halte mich nicht daran. Ich finde die Regel gut, weil man alles wieder vergisst, wenn man nicht hingeht. Ich lade mich da einmal die Woche auf. eine gute, praktikable Regel. Das heißt, Sie haben es erst spät im Leben für sich entdeckt? Ich bin so vor 2,5 Jahren in die katholische Kirche eingetreten. In meinen 20ern wäre ich fast konvertiert, aber ich hatte nicht den Mut. Es ging nicht. Ich habe rund 40 Jahre damit gewartet. Ich bin also neuer Katholik. Aber griechisch-orthodox getauft, sodass ich für die Katholiken schon fast zur Herde gehörte. Ein vollkommen unerwartetes Gespräch, während auf der schmalen McDougal Street ein Auto nach dem anderen über eine Baustelle poltert. Meine ältere Tochter hat eine sehr komplizierte chronische Krankheit. Und ich hatte eine Art Lungenkrebs. Da habe ich angefangen, über letzte Dinge nachzudenken. Und ich wurde älter. Also fing ich an, mich mit Dingen zu beschäftigen, über die ich mein Leben lang nachgedacht, die ich aber nicht umgesetzt hatte. Und ein paar meiner Freunde sind bereits gestorben und manche waren auf den Tod nicht vorbereitet. Da dachte ich, ich fange jetzt besser damit an, mich auf das Sterben vorzubereiten. Katholisch zu werden hat mir dabei geholfen. Der Versuch, in meinem restlichen Leben aufzublühen und mich auf den Tod vorzubereiten. Deswegen bin ich dazu gestoßen. Ich nehme es ernst. Jetzt müssen wir über die Kirche sehen. Ja, ich zeig's Ihnen. Wir können hingehen. Es ist nicht weit. Nur ein paar Blocks. Wir gehen die McDougal Street ein Stück hinauf nach Norden. Vorbei an Cafés, Bars und Restaurants mit allen möglichen Küchen der Welt. Bis rechts der immer trubelige Washington Square auftaucht. Von hier noch einen Block nach Westen. Da drüben ist die Kirche. Die mit den Weißen. Und links, da ist ein Kreuz obendrauf. Aber Sie waren nie versucht, griechisch... Das Ding mit der griechischen Orthodoxie ist für mich, dass sie zumindest in den USA quasi eine Immigrantenkirche ist. Es sind fast alles Griechen, was schön ist, aber für mich ist das Christentum nicht unbedingt eine ethnische Enklave. Ich mag eine vielfältigere Gemeinschaft von Gläubigen. Und dann dauern die Gottesdienste natürlich 5 Stunden, was für mich schwierig ist. Außerdem sind sie auf Griechisch, was ich nicht verstehe. Ich kann ein bisschen Latein, verstehe also das Latein in der katholischen Kirche besser. Sixth Avenue, Ecke Washington Place. Auf der anderen Seite der großen Kreuzung steht die Kirche, die mit ihren weißen Säulen und dem Dreiecksgiebel fast wie ein griechischer Tempel aussieht. Ansonsten eher schlicht gehalten, wirkt sie ein bisschen gebückt, angesichts des 14-stöckigen Gebäudes gleich nebenan. Schön ist sie nicht, aber es ist eine der ältesten katholischen Kirchen in New York. Von 1832, meine ich. Der Dramatiker Eugene O'Neill war oft hier. Und die Journalistin Dorothy Day. Wir gehen mal rüber. Wie heißt sie denn? St. Joseph's of Greenwich Village. Ein guter Name für eine Kirche, wenn man denn in die Kirche gehen will. St. Joseph's Church in Greenwich Village. Das klingt, als könnte man in die Kirche gehen und gleichzeitig einen Drink bekommen. Neulich erst wurde die Anbetungskapelle eröffnet. Ich zeige sie Ihnen. Eine 24-Stunden-Anbetungskapelle, die einzige in New York. Man kann also auch nachts um 3 Uhr beten, wenn man will. Die Kirche fand, in der Stadt, die niemals schläft, sollte es auch niemals ruhende Anbetung geben. Ach, man muss Mitglied der Kirche sein. Nein. Sogenannte Anbetende brauchen eine Karte, um reinzukommen. Wir müssen leise sein. Auf Zehenspitzen geht es in den Kellerraum, der bis vor kurzem noch eine Abstellkammer war. Nun aber zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Gemeindemitglieder zugänglich ist. Auch jetzt zur Mittagszeit wird hier gebetet. Wir schleichen uns wieder hinaus und sind wieder mittendrin im New Yorker Straßenverkehr. Gehen Sie denn viel in der Stadt spazieren? Ja, aber hauptsächlich in dieser Gegend. Ich gehe zum Union Square und wieder zurück. Ich verlasse das Viertel nicht so oft. Schon komisch. Man schreibt und ist den ganzen Tag allein. Dann geht man in New York vor die Tür und es wimmelt nur so von Menschen. Erst absolute Einsamkeit, Dann das Gegenteil. Saul Bellow sprach von einem Bad in der Menschheit. Und genauso fühlt es sich an. Es tut einfach gut, plötzlich unter Menschen zu sein. Da lasse ich mir die Haare schneiden. Falls Sie mal einen Friseur brauchen, kann ich den da empfehlen. Die Frisur sitzt noch. Aber wir würden gerne noch mehr über das Handwerk des Schreibens erfahren. Bei Jeffrey Eugenides scheinen Zufall, Beharrlichkeit, Ausdauervermögen und Intuition in einem fruchtbaren Verhältnis zu stehen. Aber manchmal, sagt er, sei es wie ein Stochern im Dunkeln. Ich bin ein Autor mit vielen Fehlstarts und vielen Seiten, die nie das Licht der Welt erblicken und auf meinem Computer bleiben. Das Buch, an dem ich gerade arbeite, nimmt das in den Blick und handelt auch von jemandem, der kein Buch schreiben kann, aber eines schreibt. Ich versuche also, die Planlosigkeit meines Schreibens als dramatisch wirksames Element in meinem Buch zu nutzen. Manchmal führen auch Umwege zum Ziel. Meine Verlage und meine Agentin waren immer sehr tolerant, was meine Arbeitsweise angeht. Zu tolerant vielleicht. Die Sache ist die, niemand will ein Buch so sehr beenden wie ich. Seit einigen Jahren sind die Gräben, die sich durch die amerikanische Gesellschaft ziehen, nicht mehr zu übersehen. Themen wie Einwanderung, Waffen- oder Abtreibungsrecht spalten das Land. Die Wahl zwischen den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump am 5. November kommt einem schicksalshaften Showdown nahe. Allerdings zwischen politischen Gegnern, die mit ihren Anhängern auf ganz unterschiedlichen Planeten zu Hause zu sein scheinen. Da braucht es wohl eine ordentliche Portion Wunschdenken oder Naivität, um auf die heilende Kraft der Literatur zu hoffen. Literatur hilft da nicht, denke ich. Ich glaube, dass sie den Menschen hilft, ihr Leben zu verstehen und so vielleicht zu ihrem Handeln in diesen Zeiten beiträgt. Aber ein direkter Einfluss auf die Wahlen? Nein. Es wird ständig zu viel darüber geschrieben, in den Zeitungen, im Internet. Es ist einfach zu viel Lärm, als dass ein Roman sich Gehör verschaffen und die Wahlen beeinflussen könnte. Und auch die Rolle des Public Intellectuals hat sich verändert. Susan Sontag, Norman Mailer oder June Didion waren glamourös, damals in den 70er, 80er Jahren. Die Medien interessierte es, was sie zu sagen hatten. Die Zeiten sind vorbei, meint Eugenides. Aufgefallen ist mir der Aufstieg der Sachbuchautoren. Früher hielt man die literarischen Autoren für weise Stimmen, auf die man hören sollte. Heute werden ausschließlich Autoren, die über Faktenwissen verfügen, als weise Stimmen herangezogen. Das Gleiche gilt für die Bildung. Im antiken Griechenland und im Mittelalter galt geistiges, religiöses, literarisches Wissen als das wahre Wissen. Dann verschob es sich hin zur sogenannten Techne. Das heißt, dem Wissen über die Welt, die Wissenschaft und beeinflussbare Dinge, aber nicht über das Unsichtbare. So ist es auch heute mit den Schriftstellern. Jetzt, da Big Tech die Welt verdummt, scheint die Macht bei den Techne-Autoren zu liegen. Und den Priestern des Unbekannten wird seltener Gehör geschenkt. Den Priestern des Unbekannten, den Romanciers und Dichterinnen, bleiben ihre Bücher, über die sie die Menschen erreichen. Aber wie steht es heute um die Great American Novel? Den Roman, der das ganze große, vielstimmige, zerrissene Land abbildet? In einer E-Mail schreibt uns Eugenides: Diese Frage wird mir nur von Europäern gestellt. Wir Amerikaner denken nicht viel darüber nach, glaube ich. Womöglich hat es mal simplere Zeiten gegeben, als die Kultur homogener war, als man davon träumen konnte, in einem Roman das Land als Ganzes zu spiegeln. Aber da man sich nie hat einigen können, welches Buch das je erreicht haben soll, war diese Idee wohl schon immer illusorisch. Das Getümmel der Welt war nie meins. Ich habe mein Leben lang imaginäre Kunst geschaffen, um den Menschen ein fantasievolles Erlebnis zu bieten, das dem Leben ähnelt, aber nicht Teil ihres Lebens ist. Das ist es für mich. Ein freudig fesselndes Erlebnis, das zum Vergnügen des Lebens dazugehört. Das wird es auch weiterhin geben. Darum geht es.